Oh yeah. Here. Here. Hey. Ey, das ist Fiebertraummusik, ich schick den Beavis auf den Strich und er ist wieder außer sich und ich ein Taugenix. Und er ist sich prostituierte als ein Goldfisch, hunderte wollten es nicht, scheißegal. Ich bin Moos Nachbar, ich schreib nen Part und nehm den Flow hart auf den Broadcast. Und ich würde mein Leben nochmals leben, Freund durch Feind durchs Leben gehen Gasse. Und die Frauen scheißegal, ich würde mein Leben nochmals leben, mich gelassen zum Entspannen auf Terrasse gehauen. Während die Lappen am Zaun nach Kanaken schauen, sind die 90er back im Erzgebirge. Und die Onkel singen Deutschland im Herbst wieder auf Bühne und ich würge. Die Tracks pressen und ich track the Basis, denn er disrackt sitzt sehr episch. Angegebenen Ebenen, Stimme 1, Stimme 2 Samples und den Beat und der Rest versteht sich. Per Händedruck und Wellenschliff, kennst du alle, kennst du mich. Hol die X aus dem Standby, das ist nicht vor Krieg. Und ich bin kein Veteran, das ist Endzeit. Und es stinkt nach Mr. Mentan und das auch, weil die braune Scheiße reift. Und was Snoop Dogg kippt, man hat Drogen gefunden. Mit den Drogenspürhunden, ihr habt den Schuss nicht gehört. Ach, das war alles verdächtig, es gibt Schlimmeres. Nenn es Follow Tactics, im Endeffekt haben Reifen gequalmt. Aber der Staat muss ja eingreifen. Etwas Geltungsdrang, ein bisschen Rassismus, waltender Ermittler, handlungsfähig bleibt auch wenn es Brandenburg, Berlin, Leipzig, Dresden und die sächsische Schweiz wie eine Sandburg zerreibt, sitzen sie in Bunkern, sind es handelsfähig, lächerlich. Wollen handlungsfähig bleiben, zur Zeit besteht ihr Handeln, Auspuppen, Spiel und Streiten. Und das soll in Bunkern wohl so weitergehen. Eieieiei, regieren bleibt nach Vorkrieg, Erstschlag und der Endzeit. Wohl die Grandline des Menschseins. Ich hab die Augen meines Vaters, trau ihm manchmal nicht mehr weiter über die Träume meiner Mom. Und denen trau ich erst recht nicht, Mann, ich bin misstrauisch. In dem Endeffekt ist doch eh alles von Träumen. Atium Zinder zwischen Kimme und Korn. Siehst, stehst du im Kreis, bist du hinten und auch vorn, Runde um Runde. Und die Welt dreht Karussell. Und ich fahre mit Volllicht Richtung Abgrund und sammle Punkte bei Shell. Nur die Waffen werden goldener, Runde um Runde, Wellness und Date. Das blasse, gelassene Auge schaut aus der Tasse zu mir im Giftformat. Ich frage, wünscht dir was? Und es sagt, Ripostat, wünscht dir was? Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder zählt und es startet. Und es startet und es startet und es startet. Bloß tun wir es per Aderlass, Tag sagen per Lambda. Übertragen den Handschlags und Tschüss per Standard. Auf dem MacBook, auf dem Skateboard, auf der Marshall-Tasche, auf der Pressspannplatte, zu Wassermanns Fieber. Traummusik, Musik Dante, die verhandelnde Wanze, danke Vera für diesen Tipp. Und die Mucke kommt da eher dick, wie die fettigen Finger eines fetten Essenzubringers, eines Sumo-Ringers, dick wie Poolbilder Toys und Help is on the way. Da in Judo-Klamotten moin Tracks, ist Plug and Play und dann wieder auch nicht. Die Wahrheit kommt schließlich, schlussendlich, unter Umständen umständlich, wieder ans Licht für meine Ex-Bitch. Ich denke, du kennst dich, du kennst echt, du kennst mich. Wir liefen im Loop wie Sonic, der Hedgehogs, chemischer Blocks um Docks um tschechischen Stoff und die machten urban ländlich, graue Wände, lebendig, locker und lässig. Trockenen Spray aufs Tropfen mit offenen Handlings, einen Flashmob am schwarzen Max-Kopf und nix ändert sich. Die große Depression der grauen Stadt färbt selbst Grauzonen matt. Ich bin so froh, dass ich dich aus dem Head hab. Das geht runter wie Seltas, macht den Kopf frei wie Headshots. Du hast das Verständnis deines Vaters, die Lügen deiner Mom, ich hab die Stimme eines Kelten und all die übrigen Punkte, aber auch die Natur eines Kämpfers auf meinen Schultern liegt kein Geld unter Luxus, aber auch keine Schulden an Miss ist nix Gangster, außerdem Akzent deutsch-russisch, Englisch sein Onkels Texte auswendig zu kennen, damn, das sind Formen, die aus dem Kontext entstehen, wird wohl als Überheimer Werbe brennen, Deutschland im Herbst, Kontra, Sonntag, Kaffeekippe, Online-Clan. Dort wo Asylbewerber Heime brennen, keine Achtung vor dem Leben. Deutschland im Herbst, Kontra Sonntag, Kaffeekippe, Online-Clan, Spams und die Gossin-Musik. Und die tägliche Herausforderung ist heute mal ne Scheiße labern. Wet ist Sonntag, Komma, klar, Alter, kettest diese Tracks, halten dein Fett fest. Wie die Wonderbras gehen mit dir in dein Bett. Oder vegetarisch essen donnerstags, bald in deinen Head wie Tomahawks. Um den Verstand hereinzuprügeln, denn du trägst auf deinen sonderbaren Schultern den Verwendungszweck für den Kitty Glock. Lockenstab, Covers, Sommers, was zu kommen mag. Nur eins ist sonnenklar, dein Kopf ist ein Turnschuh von Converse als Star. Reintreten, wohlfühlen, in Scheiße latschen. Beim Bierholen an der Tanke, du erinnerst mich an Lexika. Ja, den kennen ja wohl alle, deswegen setz dich mal wie Kaffeesatz. Ich bin ein Exemplar von Format. Du bist Ex, wie die blaue Tasse, neben Back und Start, links neben YB, unter RB, LT, RT, LB, und jetzt sitzt du da, wie das Kaninchen vor der Klapperschlange, hast den Bonus verspielt, deine Streaks sind niveaulos und weak, und mir, ja, dem Typ, der auf dich zielt, wird der Hokuspokus zu viel, dir wird Angst und Bange, ich koche olivgrüne Handgranate, die ich an der Jacke hab, wie Markennamen, Magazine, Panzerplatten, hinterrücks im Wurfraum abkochend, wie Kaffeesatz in der Durchpresskanne, zähle 2, 4, 6 und du kommst halt gespackt. Und du kommst dann gespackt wie die Hofnarren, mit rotierendem Heck um die Ecke, mit ner Schrotknarre nach dem Muchtel, die ich übrigens in Gold habe und der Taktik eines Rotbarsches. Und noch während ich die Handgranate mit einer profanen Handbewegung loslasse, macht es Refrains von Wenger Boys K.E.Z. Ich halt mein Hartel fest und lässt danach der auf der Dixie-Toilette das Känguru Manifest Edge. Das Auge im Kaffeebecher war eine Semtex, wartet und es starrt und starrt und starrt und starrt und starrt jetzt auf Terminal zwischen X und B-Knöpfen, hat gerechte Haltung zu dir, deinen Ausreden auslöffeln, deinen Zuständen, Laufrädern, Fake-Accounts und Ausschöpfen. Ich hab so viel Content an Bäumen wachsen, ich muss dich nicht mal auslöschen. Ich hab so manches und auch Englisch, nenn dich Bitch, World Trade Center, weil dein Loch jeder kennt, mehr Schläuche drin waren als Feuerwehrmänner an dem 11. September. Ain't my damn Bitch, komm ins Game und es glitscht. Dein Ruf ist verdreckt und schön scheiß über mich, laber, nenn dich Bootleg, du Doofest. Drecksmatratze, fühl mich richtig gut beim Rappen, wenn mein Text wie ein Schuh aus Buretex in deinem verkorksten Arsch steckt. Auf Mission oder Hartet, ich hab jetzt darauf gewartet und so ist es soweit. Ich im Scheiße labern, bin auch nicht richtig geil, du nur mit dem Pillestrich, du scheiß auf mich, nice, nice vor deinen Dudes beleidigst mich, nice, nice. Ich scheiße mal labern ein bisschen nebenbei, zu viel war Traummusik MW3 und im Freundeskreis, der zu diesen Lines treibende Styles kickt. Ich weiß, du wärst gern heimlich wieder dabei, weil's ja einfach zu geil ist, aber deine Zeit ist vorbei, wie die eines Haifischs, wenn er einschläft, begreifst es, du allein bist. Du allein bist, glaub mir, ich weiß, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen. Tausende Fragen, die einen Tage, Jahre fassen, über Arbeit oder Schlafen. Ziemlich belastend, sowas hast du geschafft. So eine Shitset hast du geschaffen. Ich drück die B-Taste, geb dir ne Nackenklatsche, geb dir tausende Schellen wie Applaus bei Two and a Half Man. Immer, immer, immer wieder, verdammt, du warst mal Liebe, nicht bloß so eine Beziehung aus den Dies und Getrieben. Ob du warst meine Familie, jetzt bist du eine für vieles, die eine, die sich feil bietet, in meinem Freundeskreis eine Einheit für frei bedient. Ja, jahrelang, viele, viele Jahre lang. Jahrelang war man von mir verschlossen, nur aus Angst, ich würd sie alle verkloppen. Ich hätte die Schäden verdroschen, mittlerweile hab ich mich in Kontrolle im Umgang mit diesen Scheißopfern, alles kommt ans Licht. Zu Wassermanns Fieber, Traummusik bei MW3 und einem riesen nassen Montagnachmittag. Auf dem Sofa der Kids, ich fühl mich so Pro-Gamer und das liegt nicht am Goldstatus meiner KT oder Cocaine. Das liegt an Clean Today, das liegt an Nimmerwiedersehen, das liegt an Drüberstehen und ist zu überleben. Ich trage meine Narben mit gewisser Würde. Du hältst dich lieber bedeckt wie eine Kittelschürze. Ich brauch keine Schlaftabletten. Und der Engel aus Chemnitz fiel tief, fiel auf viele Matratzen. Verlor Federn, Feder um jeder Abend, jedes neue Feuer. Eine Wunde, es riecht nach verbranntem Federkleid und den Haaren hast du voran. In ein neues Nix an ein paar Arme, auch wenn ich so klinge. Und es mich erinnert an eine Band namens Janus. Ich bin lieber Unikat und meine Massenware und keine Marke wie ja. Und vor allem zum Glück nicht der Vater deines Kindes. Danke Welt, danke Mom, danke Jonathan.